Ratzeburg, 4 Uhr ungefähr. Ich bin mitten auf dem Marktplatz und schaue vom Osten hier auf die Springbrunnenanlage, die hier in der Mitte drapiert ist. Und ja, das hier ist die rechte Seite, ist klar. Und Olympus LS12 mit dem Badewannen-Doppelnacken-Mikro. Und ich platziere das jetzt so, dass das Mikro nach Westen guckt.